Erster Salomo war Davids Sohn. Er wurde ein starker König. Gott war mit ihm und machte ihn sehr wichtig. Zweiter Salomo rief alle Leute in Israel. Er rief wichtige Männer. Er rief Richter und Fürsten. Dritter Salomo ging mit dem Volk nach Gibeon. Dort war ein Berg für Opfer. Dort war Gottes Zelt. Mose hatte es in der Wüste gebaut. Vierter David hatte die Lade Gottes geholt. Er holte sie aus Kirjat Jerim. Er hatte ein Zelt in Jerusalem für sie gebaut. Fünfter, ein Altar aus Kupfer stand dort. Bezalel hatte ihn gebaut. Er stand vor Gottes Zelt. Salomo und das Volk suchten Gott dort. Sechster Salomo opferte auf dem Altar. Er opferte vor Gott. Der Altar gehörte zum Zelt. Er opferte 1000 Tiere. Siebter, in dieser Nacht erschien Gott Salomo. Gott sagte, sag mir, was du willst. Ich gebe es dir. Achter Salomo antwortete Gott. Du warst sehr gut zu meinem Vater David. Du hast mich zum König gemacht. Neunter Gott, halte dein Versprechen an David. Du hast mich zum König gemacht. Mein Volk ist sehr groß. Zehnter, gib mir Weisheit und Verstand. Dann kann ich mein Volk gut führen. Wer kann sonst ein großes Volk regieren? Elfter Gott sagte zu Salomo. Du hast das Richtige gewünscht. Du hast nicht nach Geld gefragt. Du hast Weisheit und Verstand gewünscht. Du willst mein Volk gut regieren. Zwölfter, ich gebe dir Weisheit und Verstand. Ich gebe dir auch Geld und Ehre. Kein König vor dir hatte so viel. Kein König nach dir wird so viel haben. 13. Salomo ging von Gibeon zurück nach Jerusalem. Er war vor Gottes Zelt gewesen. Er regierte Israel. 14. Salomo hatte viele Wagen und Reiter. Er hatte 1400 Wagen und 12.000 Reiter. Er brachte sie in Städte und nach Jerusalem. 15. Der König machte, dass es viel Silber gab. Es gab auch viel Gold. Es war so viel wie Steine in Jerusalem. Zedernholz war sehr häufig. 16. Salomo bekam Pferde aus Ägypten. Seine Händler kauften die Pferde. 17. Ein Wagen kostete 600 Silberstücke. Ein Pferd kostete 150 Silberstücke. Salomos Händler verkauften sie weiter. Sie verkauften sie an andere Könige. 18. Salomo wollte einen Tempel für Gott bauen. Er wollte auch einen Palast für sich bauen.